des Lieder hören, jetzt aufs Neue wir. Die Erlösten kehren wieder, Zion heim zu dir. Alle Irrtum ist besiegt, Gottes Volk man heimkehren sieht. Hört das große Jubellied, von dem Volk Gottes, das nach Einsatz zieht. Sieh uns frohe Freiheitslieder, tönen weit und breit, von der schweren Knechtschaft Babels sind wir nun befreit. Aller Irrtum ist besiegt, Gottes Volk man heimkehren sieht. Hört das große Jubellied, von dem Volk Gottes, das nach Einsatz zieht. Sieh uns süße Freudenlieder, Wonne und Genüge findet man in ihm. Alle Irrtum ist besiegt, Gottes Volk man heimkehren sieht. Hört das große Jubellied, von dem Volk Gottes.